نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، وإذا أنت ريش سفرة بشن دويش نشوى قسم بارك الله فيكم تسايس من زولته أم بشن قدولت سايقن ديزم سوزامنها. طيب، وصلنا إلى تكلمنا بارك الله فيكم في الدروس السابقة عن إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة النبي رضوان الله عليهم، وكيف عُمل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. وطبعا ذكرنا في الدرس الأخير قبل أن نتوقف لفترة معينة، ذكرنا بارك الله فيكم أن الصحابة أصبح عيشهم في مكة مسألة عظيمة ومسألة يعني خطيرة جدا، حتى أن بعضهم قتل وكانوا يعذبون، فلذلك ما كان لهم إلا أن يخرجوا إلى أرض أخرى، أن يهاجروا في الأرض، وكانت هجرة الحبشة. وبالنسبة لهجرة الحبشة هناك هجرتان للحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما يصيب الصحابة من البلاء ومن العذاب قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج المسلمون إلى الحبشة في رجب سنة 5 من البعثة، سنة 5 من البعثة. وكان أول من خرج عثمان ابن عفان رضوان الله عليه، ومعه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال صاحبهما الله: إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. أول من هاجر معه أهله هو بعد لوط عليه السلام عثمان. وخرج بارك الله فيكم الكثير من الصحابة، ووصل عددهم إلى 10 رجال وخمس نسوة، وقيل 4 نسوة، خرجوا ما بين ماشي وراكب حتى انتهوا إلى البحر، فاستأجروا سفينة حملتهم إلى أرض الحبشة. خرجت قريش في آثارهم ولكنهم لم يجدوا أحدا. طبعا الهجرة بارك الله فيكم لها أحكام في ديننا. المسلم الذي لا يستطيع أن يطبق دينه، لا يستطيع أن يطبق دينه، أو لا يعيش آمنا في مكان، هذا تجب عليه الهجرة. أما الذي يستطيع أن يطبق دينه وطبعا يلقى مشاكل أو مصاعب فهذا يستحب له. أما الذي، انتبه مرة أخرى، أما الذي لا يستطيع أن يطبق دينه فهذا يجب عليه الهجرة إلى بلد يستطيع أن يطبق فيها دينه. أما بالنسبة لحالنا نحن في هذه البلاد، فحال الذين قدموا من بلادهم إلى هنا ليس حال المهاجر، وإنما هذا لا يطلق عليه اسم المهاجر، مع أن الناس يحبوا كلمة المهاجر. كلمة المهاجر، المهاجر هو الذي يهجر الأرض التي فيها ظلم إلى الأرض التي ليس فيها ظلم، الأرض التي فيها كفر إلى الأرض التي فيها إسلام، يعني أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. أما أن يأتي من بلاد المسلمين وهو يعيش بين المسلمين يأتي إلى بلاد يعيش فيها غير المسلمين بحجة أنه هاجر، فهذا لا ينطبق عليه ذلك. قد يقول قال: أنا أستطيع أن أطبق ديني في هذه البلاد أكثر من بعض البلاد التي فيها مسلمين، هذا كلام صحيح، ولكن هذا مقيد ببعض البلاد وليس بكلها. ولكن انظر إلى الأمور الأخرى أيضا في هذا الباب، بارك الله فيك جزاك الله خير. alles doch gewirrt Allah dem gnädigen dem allbarmherzigen und ich bezeuge dass es keinen gibt den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah und keinen gibt den man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. Wir haben in den vorigen Unterrichten über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Sira bedeutet Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Lebenslauf, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Das wird alles, was mit ihm verbunden war. Und da haben wir in den vorigen Unterrichten vieles erklärt. Und zuletzt haben wir erklärt, wie die Lage in Mekka geworden war. Die Muslime wurden gefoltert, verfolgt, misshandelt. Manche von ihnen wurden getötet, damit sie den Islam verlassen. Und sie haben das nicht getan. Natürlich machen wir weiter, inshallah, heute. Und es ist eine Regel, wenn du deine Religion nicht praktizieren kannst, dann hast du die Möglichkeit, auszuwandern. Und hier kommen wir zu ein Ereignis in der Sira. Und dieses Ereignis war wichtig. Die erste Auswanderung nach Al-Habasha, nach Abyssinien. Die erste Auswanderung nach Abyssinien. Die Muslime wurden, wie ich schon gesagt habe, getötet, gefoltert, misshandelt. Da gab es natürlich nur eine Möglichkeit, dass sie ihre Religion praktizieren. Und das ist woanders, nicht in Mekka. Die dürften nicht mehr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihre Lage betrachtet. Dann hat er ihnen gesagt, am besten ist, dass ihr nach Abyssinien auswandert. Es gibt dort einen König. Es ist ein gerechter König. Keiner wird bei ihm ungerecht behandelt. Und das ist ein gutes Land. Ihr bleibt dort. Ihr bleibt dort, bis Allah subhanahu wa ta'ala euch einen Ausweg gibt von eurer Lage. Dann haben die Muslime sich versammelt. Die waren 10 Männer und 4 Frauen oder 10 Männer und 5 Frauen. Und der erste, der ausgewandert war, war Uthman, radhiyallahu alayhi, Uthman ibn Affan, mit seiner Frau, die Tochter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allah mit ihnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen sein. Der erste, der nach Lut alayhi salam mit seiner Familie auswanderte, ist Uthman. Die Muslime sind nach Abyssinien. Sie sind von Mekka in Richtung Küste, hier Rotes Meer Küste. Dort haben sie ein Schiff gemietet und dann waren sie dann in Abyssinien. Natürlich, die Leute von Mekka, die wollten sie haben, aber sie haben hinter ihnen Reiter geschickt, aber sie haben sie nicht gefunden. Und so waren die Muslime in Abyssinien. Dort bei einem König, er hieß Negus al-Najashi. Natürlich, die Bezeichnung für ein Oberhaupt von Abyssinia ist Negus. Der hat einen anderen Namen. Aber seine Bezeichnung, das ist wie zum Beispiel, wenn du sagst König oder wenn du sagst Kanzler oder Kaiser und sowas. Al-Najashi, das wird der König von Abyssinien in damaliger Zeit, war ein sehr guter Mann, war ein Christ und er war gerecht. Und er hat die Muslime dort empfangen. Wichtig ist hier vielleicht, dass ich etwas erkläre, weil das mit diesem Thema zu tun hat. Und zwar, wie wichtig ist die Auswanderung und wann wird eine Auswanderung als richtig bezeichnet und wann ist es als obligatorisch oder als erwünscht. Passt auf, Auswanderung, der Grund für die Auswanderung musste eigentlich die Religion sein. Musste die Religion sein. Auswanderung heißt, dass man ein Land verlässt und in ein anderes Land auswandert. Dieses Land, in dem man war, wenn man in diesem Land die Religion praktizieren kann und den Islam leben kann, dann braucht man nicht auszuwandern. Aber wenn man den Islam nicht praktizieren kann und nicht leben kann, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Pflicht, dass man auswandert, wenn der Muslim in Sicherheit nicht leben kann und überhaupt nicht vom Islam zeigen kann und praktizieren kann, dann muss man auswandern. Aber wohin? In ein Land, in diesem Land, kann der Muslim die Religion praktizieren und kann der Muslim in Sicherheit leben. Wenn man den Islam zum Teil praktizieren kann und man kann zeigen, dass man Muslim ist, dann ist die Auswanderung nicht unbedingt Pflicht, sondern dass es empfehlenswert. Und hier kommen wir zu einem bestimmten Punkt, was sehr wichtig ist. Was werden die Leute genannt, die ihre Länder, die Muslime sind und die ihre Länder verlassen haben, und in ihren Ländern können sie beten, können sie ihre Religion praktizieren, und sie sind nach Deutschland oder nach Europa oder nach Amerika und sonst in Länder ausgewandert, oder die sind nach Länder gekommen. Diese Länder, du kannst deine Religion nicht praktizieren, zum größten Teil. Was heißt das? Heißt das Auswanderung? Auf keinen Fall. Das ist keine Auswanderung. Auswanderung heißt, dass du die nicht-Muslime Länder verlässt und dass du in muslimischen Ländern auswanderst. Und nicht umgekehrt. Nicht umgekehrt. Bei bestimmten Ländern ist es okay, dass man vielleicht. Aber wohin? Es gibt viele Länder. Es gibt viele Leute. Man kann den Islam heutzutage praktizieren. Viele Leute sagen, nein, du kannst nicht. Doch, du kannst. Du kannst zum Teil. Und wenn man die Lage heute in diesen Ländern vergleicht mit der Lage in anderen Ländern, dann subhanallah, wenn du das Gleiche machst wie hier, dann kannst du das woanders tun. Ich gebe Beispiel da. Eine Person, die spricht nicht viel über Islam, der geht nicht in die Moschee, der kommt nur am Freitag in die Moschee, der zeigt die Sunna nicht, der lernt den Islam nicht. Kann diese Person heutzutage in fast allen arabischen oder sogenannten muslimischen Ländern leben? Natürlich. Das hat man kein Problem. Okay, was ist der Unterschied dann zwischen zum Beispiel einem europäischen Land oder amerikanischen Kontinent und zwischen diesen Ländern? Was ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Aber der größte Unterschied ist dann, ich meine von Praktizierung, der größte Unterschied ist hier, hier sind die meisten Nicht-Muslime und dort sind die meisten Muslime und lieber unter Muslimen leben als unter Nicht-Muslimen. Und das ist klar in diesem Zusammenhang. Deshalb, barakallahu fikum, musste man aufpassen, weil manche Leute sagen, ja, wir sind Auswanderer. Wir sind keine Auswanderer. Sind keine Auswanderer. Auswanderer sind die Leute, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jemand Muslim geworden ist in Deutschland und da verlässt man Deutschland und da lebt man angenommen in Marokko oder zum Beispiel in der Türkei oder da lebt man, so könnte man sagen, ja, das ist Auswanderer. Aber nicht umgekehrt. Und wir reden hier zwischen Muslimen leben. Abgesehen davon von System dieser Länder. Was sie vom politischen System haben. Ich rede nicht über Politik. Ich rede über die Leute. Wo sind Muslime? Wo kannst du Adhan hören? Wo kannst du dein Gebet? Ich meine, und da habe ich gesagt, und ich wiederhole nochmal, was ich gesagt habe. Eine Person lebt hier zum Beispiel in Deutschland. Diese Person, der kommt nur einmal in der Woche in die Moschee. Der will nur 10 Minuten kommen. Bei manchen Moscheen, Freitagsgebet dauert 7 Minuten. Wenn der Imam 10 Minuten macht, dann wird er gekündigt. 7 Minuten. Das wird 7 Minuten pro Woche kennt er den Islam. Ja, okay. Und was macht diese Person hier? Der handelt mit Zinsen. Der verkauft Haram. Der kauft Haram. Der lernt die Religion nicht. Okay, was ist dann? Was ist die Notwendigkeit, dass man hier bleibt? Euro. Geld. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So, aufpassen, barakallahu fikum. Hijra, Auswanderung, ist für Allah subhanahu wa ta'ala und ist, dass man das Land verlässt, in dem man den Islam nicht praktizieren kann, in dem man nicht in Sicherheit die Religion praktizieren kann und in ein anderes Land lebt. Angenommen, können wir hier in diesem Land, in Deutschland, wenn wir das nicht mehr können, dass wir unsere Religion praktizieren, dann sind wir verpflichtet, auszuwandern. Da sagt man, wohin? Ja, wohin? Da musst du suchen. Und sowieso, das kommt bald. Ich meine, das kommt bald. Gestern waren wir im Infostand in der Stadt und wir haben komische neue Meinungen gehört. Ja, man sagt ja, wir wollen keine Moscheen in diesem Land. Wir wollen euch nicht. Geht in die Türkei, macht Moscheen. Könnt ihr leben, okay, aber ohne Moscheen. Ohne Islam. Uff. Seit wann ist diese Meinung im Lauf? Das ist neu. Es gab solche Meinungen nicht. Aber subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala prüft uns jetzt, damit Allah subhanahu wa ta'ala zeigt, wer richtig ist und wer falsch ist, wer gläubig ist und wer nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das bewahren. مرة أخرى بارك الله فيكم الهجرة هي ترك البلد الذي ما تستطيع أن تطبق فيه دينك إلى بلد تستطيع أن تطبق فيه دينك. إنسان يا أخوة، إنسان ما يحافظ على الصلاة في المساجد ولا يأتي المسجد إلا مرة في الأسبوع وهو الجمعة ولا يلتزم بحلال وحرام، هذا ما يجوز له، هذا ما يظن نفسه أنه هنا مهاجر، هذا أصلا ما يجوز له أن يبقى في هذه الولاية. طب ما الفرق بين بقائي هنا وبقائي في بلد آخر؟ الفرق هو اليورو فقط، هو المال. هون عنده الوضع أفضل من ناحية المادية، وإلا إذا إنسان حتى ما عنده عمل وكذا، فنسأل الله السلام. مثلا في هذه البلاد إذا ما استطاع أن نطبق ديننا فوجب علينا الهجرة. قال الإنسان كيف وكذا، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهاجر يعني المدينة. فسبحان الله، أيهما أهم؟ الدين والمال، عفوا الدين أم الأرض والمال؟ فإذا قلت الأرض والمال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما إذا قلت الدين فمن أجل الدين هاجر وليس من أجل أمر آخر، فنسأل الله السلامة. طيب، من الأحداث الهامة في هذه المرحلة إسلام عمر رضوان الله عليه. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه دخل الإسلام بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يهديه الله سبحانه وتعالى للإسلام. وسبق ذلك مبشرات. فأم عبد الله بنت أبي حثمة زوجة الصحابي رضوان الله عليها وعلى زوجها عامر بن ربيعة ذكرت مسألة، قالت لما كانت تريد أن ترحل إلى الحبشة ذهب عامر في بعض حاجاتها، الحاجات يعني حتى يأتي بها، فأقبل عليها عمر بن الخطاب فقال لها إلى أين؟ إلى أين؟ قالت له والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا، يعني عذبتمونا وما تركتونا نطبق ديننا، فنخرج في أرض الله حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لنا فرجا ومخرجا. فقال صاحبكم الله، يعني الله معكم قريب. عمر الذي كان يؤذي المسلمين ومن أشد الناس على المسلمين يقول مثل هذا الكلام. فجاء عامر فقالت له أم عبد الله بنت أبي حثمة، قالت له رضوان الله عليها، قالت له يعني عمر التقى بي، ولو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال لها أطمعت في إسلامه؟ يعني هل تطمعين أن يدخل عمر الإسلام؟ قالت نعم. قال فلا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، يعني حمار بيتهم إذا أسلم يسلم عمر، من كثر يعني عمر قبل إسلام رضوان الله عليه كيف كان يؤذي المسلمين وقار. ولكن سبحان الله، إذا هدى الله سبحانه وتعالى عبدا فلا يستطيع أحد أن يضله، فاهتدى عمر إلى الإسلام ودخل عمر الإسلام. طبعا في إسلام عمر قصة، وهذه القصة بارك الله فيكم هي يعني طبعا ما عندنا شيء يثبت هذه القصة، قصة إسلام عمر، أنه ذهب إلى أخته وكان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أخته وسمع عندها القرآن ثم أسلم عمر رضوان الله عليه. فطبعا بعد إسلام عمر استعلن المسلمين بدينهم، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألسنا على الحق؟ قال: نعم نحن على الحق. فخرج عمر وقال: ما يبقى مجلس من المجالس إلا وأذكر فيه إلا جلست فيه بالإيمان، لكل أجلس فيه بالكفر. فلما أعلن عمر رضوان الله عليه أنه دخل الإسلام، قام إليه أهل مكة وقاتلوه، وبدأ بينهم القتال إلى المساء حتى قامت الشمس على رؤوسهم، من الصبح إلى المساء هم يتقاتلوا كلهم ضد عمر، لأنه تحداهم عمر رضوان الله عليه. حتى أجاره العاص بن وائل السهمي، وانتهى الأمر على ذلك. فبإسلام عمر كانت عزة للمسلمين عظيمة، لأنهم استطاعوا أن يصرحوا بدينهم، ويعني أصبح عندهم قوة، لأنه مثل عمر لما يسلم يعني هذا يعطيهم دفع كبير. والناس آنذاك كانوا على هذا، إذا كان يسلم يعني سادتهم وكبراؤهم كانوا يقولوا: أكيد هذا الدين جيد وهذا الدين صحيح، حتى أن ساداتنا أسلم. فبإسلام عمر أعز الله سبحانه وتعالى المسلم. بارك الله فيكم. In dieser Zeit auch ein Ereignis, was sehr wichtig war, das war, dass Umar رضوان الله عليه den Islam angenommen hat. Umar hat den Islam angenommen, und wir wissen, dass Umar gegen die Muslime war. Er hat die Muslime gefoltert, und er war sehr stark und sehr hart gegen die Muslime, bevor er den Islam angenommen hat. Der Prophet Muhammad SAW hat Bittgebet gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala Umar zum Islam, Entschuldigung, dass Allah subhanahu wa ta'ala Umar recht leitet. Bevor Umar den Islam angenommen hat, gab es Zeichen. Ein Zeichen von diesen Zeichen, Abdullah bin Abi Hathma, eine Frau, eine Gefährtin von unserem Propheten Muhammad SAW, die Frau von Amir ibn Rabi'a, Abdullah und Amir, sie sind auch nach Abyssinien ausgewandert. Die waren von diesen Leuten, die ausgewandert sind. Sie wollten auswandern, und auf dem Weg ist Amir weggegangen, er wollte was bringen, und Abdullah war allein. Dann kam Umar und er hat sie begrüßt. Er hat ihr gesagt: Wohin? Dann hat sie ihm gesagt: Ja, wir suchen uns ein Land, in dem wir unsere Religion praktizieren können. Ihr habt uns gefoltert und ihr habt uns keine Möglichkeit gegeben, dass wir den Islam praktizieren. Umar sagte ihr: Möge Allah mit euch sein. Dann ist Umar weggegangen, und dann kam Amir, ihr Mann. Da sagte ihm Abdullah bin Abi Hatim, sagte ihm: Hättest du nur Umar gesehen, wie er weich war, und er war traurig, dass wir Mekka verlassen. Er hat gesagt: Was meinst du? Überlegst du dir, oder hast du die Hoffnung, dass Umar den Islam annimmt? Da hat sie ihm gesagt: Ja, ich habe diese Hoffnung. Da hat sie gesagt: Wallah, wenn der Esel von der Familie von Al-Khattab den Islam annimmt, dann wird Umar den Islam nicht annehmen. Das wird der Esel, wenn er den Islam annimmt, aber Umar nicht. So hat man gedacht von Umar radhiyallahu anhu, bevor er damals den Islam angenommen hat. Auf jeden Fall, Umar ist weiter, und er hat die Muslime gesehen und er hat gehört, was die Muslime sagen. Es gibt natürlich eine Geschichte mit seiner Schwester und mit Khabbab und mit ihrem Mann, Sa'id ibn Zayd, wie Umar den Islam angenommen hat, aber es gibt keine Bestätigung. Es gibt keine Bestätigung, dass diese Geschichte sozusagen authentisch ist. Auf jeden Fall, Umar wollte den Propheten Muhammad SAW töten, Und er ist weggegangen und jemand hat ihm, er wollte, er ist zu ihm gegangen. Auf dem Weg hat jemand ihm gesagt, bevor du zu den Leuten gehst, dann geh zu deiner Schwester, die den Islam angenommen hat. Er ist gegangen zu ihr, er hat die Tür gebrochen und ist reingekommen und er hat sie und ihren, er hat ihren Mann geschlagen. Und dann hat man ihm etwas vom Islam und vom Koran vorgetragen und Umar hat in diesem Moment sozusagen Weiche gezeigt und er ist zum Propheten gegangen und er hat den Islam angenommen. Eigentlich wollte er den Propheten töten, aber er ist gegangen und dann hat er den Islam angenommen und natürlich das war eine große Sache, dass Umar, ein Führer, ein tapferer Mann von Mekka, dass er den Islam annimmt. Und die Sahaba sagten, wir könnten den Islam nicht zeigen, bis Umar den Islam angenommen hat. Das war natürlich etwas groß. Und damals war die Situation so, wenn als die Führer die Religion angenommen haben, dann haben die normalen Leute gesagt, bestimmt ist diese Religion gut. Und deshalb haben unsere Führer diese Religion angenommen. Und Umar, als er den Islam angenommen hat, er ging zu den Leuten, er hat gesucht, jemanden gesucht, in Mekka. Und dieser Mann war sozusagen wie ein Sender. Das ist Medienorgan. Er hat ihm gesagt, weißt du was, ich habe den Islam angenommen. Und dieser Mann ist zu den Leuten gegangen. Und er hat den Leuten gesagt, Umar hat den Islam angenommen. Radwallahu alayh. Dann haben die Leute davon gewusst, dass Umar den Islam angenommen hat. Und Umar radhiyallahu anhu ist natürlich zu ihnen gegangen und er hat das verkündigt, dass er den Islam angenommen hat. Dann kamen die Leute und sie haben gegen Umar gekämpft. Von früh bis Abend. Bis Al-As ibn Wa'il al-Sahmi gekommen ist und der hat gemerkt, dass sie Umar töten wollten, aber er hat ihm gesagt, nein, Umar ist unter meinem Schutz und so ist Umar geblieben. Natürlich, das war ein sehr wichtiges Ereignis, dass Umar den Islam angenommen hat, weil die Muslime so stark geworden sind. Es gab Abu Bakr, der den Islam angenommen hat, Uthman, Abdurrahman ibn Auf und dann kommt auch Umar ibn Khattab, das war natürlich sehr viel. Und so waren auch die Mekkaner, die könnten das nicht mehr glauben, dass die ihre Führer und ihre Kämpfer und sowas den Islam annehmen. طبعا لما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثروا أسلم حمزة وأسلم عمر ومهاجروا الحبشة نزلوا بلدا به أمان وقرار لهم والنجاشي حماهم هناك فرأوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فدخلوا في شعب بني هاشم يعرف اليوم بشعب ابن يوسف وهو الطريق بين من فرج من الجبلين فلما رأت قريش ذلك الأمر أجمعوا أمرهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم لا يبيعوا منهم شيئا ولا يبتاعوا لا يقبلوا منهم صلحا أبدا حتى يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه وكتبوا صحيفة هي الصحيفة التي علقت على الكعبة طبعا هذه روايات أهل السير رحمهم الله تعالى كتب الصحيفة منصور بن عكرمة وغيره قيل أنه بغيض بن عامر وقيل أنه النضر بن الحارث على كل من كتب الصحيفة نحن لا يهمنا فكتبوا أنهم تعاقدوا مع يعني أنهم انتبه لا يبيعوهم لا يشتروا منهم، ما يتزوجوا منهم، ما يزوجوهم ويحاصروهم. اليوم يعرف بالحصار الاقتصادي، صار على البلد حصار موانئ، حصار كذا، بحيث أنه إما تسلم وإما تموت. طبعا أقام بنو هاشم على ذلك سنتين أو ثلاثة. طيب هنا السؤال بارك الله فيكم الذي يطرح، الذي يطرح طبعا، طب بنو هاشم ما كانوا مسلمين، ما كانوا جميعا من المسلمين، ولكن على الرغم من هذا أبو طالب كان رجلا شريفا فيهم، فلما طلب منهم هذا الأمر كان عندهم قبلية، كان عندهم قبلية، فقبلوا بهذا الأمر وحموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا ما كان يصلهم شيء إلا خلسة في الليل، يبعث لهم جمل عليه بعض الأمور، أو يبعث لهم مع الجواري أو مع الغلمان شيئا يأكلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر قاسى مقاساة شديدة، والذين كانوا معه في شعب بني هاشم أو فكيف حصل بعد ذلك بارك الله فيكم. حكيم بن حزام ابن حكيم ابن حزام رضوان الله عليه لأنه أسلم، عمته كانت خديجة، عمة حكيم بن حزام هي خديجة، فما يترك عمته هكذا. فمرة ذهب أخذ طعاما وذهب به إلى خديجة، فقابله أبو جهل فتعلق به وقال له إلى أين تذهب بالطعام؟ إلى بني هاشم. قال والله ما تخرج من هنا حتى أفضحك. فأتى أبو البختري بن هشام بن الحارث فقال له اتركه، قال له يحمل الطعام إلى بني هاشم، فقال له طعام لعمته، فخلي سبيل الرجل. فأبى فصار بينهم مشادة، وهؤلاء الناس كان لهم الدور في نقض هذه الصحيفة، في نقض هذه الصحيفة الظالمة، التي طبعا استمر المسلمون على هذا النحو حوالي سنتين إلى ثلاثة سنوات. وطبعا القصة مشهورة بارك الله فيكم، أنهم ذهبوا إلى الكعبة، ذهبوا إلى الكعبة، والصحيفة كانت في الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم القردة يعني الدودة ستأكلها حشرة، فذهبوا فرأوها قد أكلتها إلا اسم الله سبحانه وتعالى، وبذلك انتقضت هذه الصحيفة. طب وفي هذه الأثناء كذلك رجع مهاجرو الحبشة، رجعوا، طب ما يستطيع يدخل مكة، فدخلوا في جوار أهل مكة. بارك الله فيكم، عمر هدى الإسلام أنقنوا من، حمزة هدى الإسلام أنقنوا من، viele von den tapferen Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von den Führern von Mekka haben den Islam angenommen. Das heißt, die Muslime waren dann ein Gefahr für die Mekka, weil sie sich vermehrt haben und weil sie immer mehr geworden sind. Was ist die Lösung? Dann haben die Mekkaner, die Familien, sich versammelt und sie haben entschieden, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam töten. Und sie haben verlangt von der Familie vom Propheten, dass sie den Propheten ausliefern. Früher war das so. Jede Familie war stolz. Das wird die Familie, die sind alle zusammen und die sind stolz für ihre Abstammung. Und keine Familie hat sowas getan, dass sie ihre Kinder ausgeliefert an anderen. Auch wenn sie schlecht gemacht haben. Das haben wir auch schon gelernt. Bei den Arabern vor dem Islam war die Sache so. Du gehörst zu diesem Stamm, egal was dein Stamm macht, ob gut oder ob schlecht, du bist mit ihnen und du bist für sie. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Bani Hashim ist, dann hat man gesagt, ja, wir verlangen von ihnen, dass sie uns den Propheten ausliefern. Abu Talib war sozusagen der Führer von Abu Hashim, der war der Onkel vom Propheten. Er sagte, nein, wir liefern den Propheten nicht aus. Sie werden ihn töten. Und dann hat Abu Talib die Leute von Bani Hashim, von der Familie von Hashim und von Muttalib, der hat sie alle gesammelt und die waren in einer Schlucht im Berg. Und das ist Sha'b Bani Hashim. So, Schlucht von Bani Hashim. Und das ist so ein Engpass zwischen zwei Wegen. Und dort sind sie geblieben, weil dort sicher ist. Die Leute können sie nicht angreifen. Was haben die Mekkaner gemacht? Die haben gesagt, okay, die haben sich versammelt. Und dann haben sie einen Vertrag geschrieben. Und die haben das in Al-Ka'ba auf die Wand gebracht, dass sie mit der Familie von Bani Hashim und Muttalib, dass sie von ihnen nicht heiraten und dass sie auch ihnen keine Frauen geben. Dass sie von ihnen nicht kaufen und ihnen nicht verkaufen und dass sie boykottieren total, wie heute Boykott. Das wird Boykott oder Embargo, Embargo sozusagen. Gar nicht, kommt rein, gar nicht, geht raus. Damit die Leute entweder sterben oder die geben den Propheten Muhammad s.a.w. frei. Sie haben das geschrieben und an die Kaaba das gebracht. Natürlich, der Prophet Muhammad s.a.w. und die Familie von ihm, die sind 2 bis 3 Jahre in dieser Situation geblieben. Und das war sehr schwer. Das war sehr schwer. Wie haben die Leute dann Essen bekommen? Das war durch die Verwandtschaft. Das heißt, es gibt jemanden zum Beispiel, der nicht direkt von der Familie ist, aber der hat Verwandten, die bei Bani Hashim sind, der hat ihnen etwas Essen gegeben. In der Nacht, die haben das sozusagen eingeschleust und so weiter. Eines Tages hat Hakim ibn Hizan, der war kein Muslim natürlich damals, der wollte essen zu seiner Tante Khadija. Khadija, die Frau von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der wollte ihr Essen bringen, geben. Dann hat Abu Jahl ihn getroffen, der hat ihm gesagt, nein, du bringst ihr kein Essen. Der hat gesagt, doch. Nein, doch. Und so, dann kam einer, der hieß Abu al-Bukhtari, Abu al-Bakhtari ibn Hisham. Diese Person sagte, was ist los mit dir? Lass ihn, der will seine Tante Essen geben. Und dann gab es Schlägerei unter ihnen. Das war der direkte Grund, dann, dass die Leute diesen Embargo sozusagen ungültig gemacht haben oder annulliert haben. Also wir haben gesagt, das geht nicht, die sind unsere Leute, unsere Verwandten, das geht nicht. Und in dieser Zeit auch sind die Leute, die von Al-Habasha, die in Al-Habasha waren, das wird in Abyssinien, heute sozusagen Äthiopien, die dort waren, die sind zurück nach Mekka gekommen. Aber sie können nicht so einfach Mekka betreten. Warum? Weil die sozusagen verfolgt waren von den Mekkanern. فدخل الكثير منهم في جوار أعمامهم أو أخوالهم وسبحان الله من الذين دخلوا في الجوار كان عثمان بن مضعون رضوان الله عليه ولعثمان قصة بارك الله فيكم لعثمان قصة عثمان بن مضعون كان في الحبشة فلما عاد دخل في جوار الوليد بن المغيرة دخل في جوار الوليد بن المغيرة ولكن عثمان رضوان الله عليه يرى ما يصيب المسلمين من الهم والأذى والحزن والمسلمون المؤمنون مثل الجسد الواحد فهو يمشي آمنا مطمئنا ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يصيبهم من الأذى فذهب إلى الوليد المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس قد رددت إليك جوارك قال له لما يا ابن أخي لعله آذاك أحد من قومي قال له لا ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره وقال له إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل مشرك وأهل ديني يصيبهم من الأذى ما لا يصيبني لنقص كبيرا في نفسي ما أستطيع خلاص فقال رد علي جواري في المسجد. فانطلقا حتى أتيا المسجد وقال الوليد هذا عثمان يرد علي جواري. قال صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. انتبهوا إلى إنصاف المسلم، ما قال وجدته كذا أو كذا، قال لا، هو وفيه الجوار. الجوار ما معناه؟ أنه تصبح تحت حمايته، تحت حمايته، فلا يستطيع أحد من الناس أن يفعل لك شيء لأنك أنت تحت حمايته، فإذا فعل لك شيء كان فعل له. والوليد المغيرة هو زعيم مكة، من زعماء مكة، فما يستطيع الناس هكذا بشكل يعني أن يفعلوا شيء لعثمان. ثم انصرف عثمان إلى مجلس من قريش كان فيهم لبيد بن ربيع الشاعر، فقال لبيع ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ فقال عثمان صدق. قال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قام لبيد قال يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ ما كان أحد يستطيع أن يؤذي ضيفا أو جليسا لكم. فقام سفيه من السفهاء ولطم عثمان بن مضعون فأدمى عينه. فقال له الوليد بن المغيرة، قال له أما والله يا ابن أخي إن كان لقد كانت عينك غنية عن هذا الذي جرى لها، لقد كنت في ذمة منيعة. فقال والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله. فقال له الوليد، قال له هلما فعد إلى جوارك إن شئت. فقال لا، وإني لفي جواري من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. وقال عيني وإنا لها في رضا الله يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الله منها ثوابه، ومن يرضه الله يا قوم يسعدي، فإني وإن قلتم غوي مضلل لأحيا على دين محمدي. هذه من الكلمات الرائعة التي قالها عثمان بن مضعون. يا ليتنا فهمنا مثل هذه القصص ومثل هذه اللحظات في حياتنا اليوم، ونحن نمر في هذه اللحظات التي يخوف فيها الشيطان المسلمين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يجب أن يكون خوف الله عند الإنسان أكبر من خوفه للناس، ولكن للأسف ما نجد هذا إلا عند القليل. فخوف الناس أعظم في قلوب الكثير من خوف الله سبحانه وتعالى. لو أمرهم الله، أما لو أتتهم الشرطة أو أتاهم غيره فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى هنا إن شاء الله نقف، والمرة القادمة نتكلم عن قصة الغرانيق بإذن الله. ومن الذين طبعا دخلوا أيضا في جوار أبو سلمة ابن عبد الأسد، دخل في جوار خاله أبي طالب، فأتى كفار قريش إليه وقال كيف تدخله محمد، أنت النبي صلى الله عليه وسلم في جوارك وتحميه، وكذلك الآن أبو سلمة ابن عبد الأسد. فأبو لهب غضب، مع أنه كان أبو لهب على طرفهم، فغضب وقام لهم قال لقد أكثرتم على الشيخ ولتنتهن ولنقومن معه. أبو لهب هنا ضربت فيه العصبية، يعني الحمية، حمية الجاهلية القومية كانت عنده. فسبحان الله، انظروا كيف تتغير الأمور. فتركوا أبا طالب. بارك الله فيكم. في شون أستيلت هذا In dieser Zeit auch sind die Leute, wir sind jetzt im Jahre zwischen 5 und 6 nach der Botschaft. Das wird der Prophet Muhammad war so 45, 46 Jahre alt. In dieser Zeit sind die Leute von Abyssinien zurück, Sie haben gehört, dass die Lage in Mekka sich verbessert hat, nachdem Umar den Islam angenommen hat und so, dann kamen sie zurück. Aber sie konnten nicht einfach zurückkommen nach Mekka, deshalb mussten sie, jeder von ihnen musste jemanden nehmen als Beschützer von den Leuten. Und das heißt Al-Jiwar. Al-Jiwar, das ist, dass jemand zu jemandem von Mekka kommt und der Mekkaner, der nimmt ihn unter seinen Schutz. Und keiner kann ihm was tun. Von diesen Leuten, die waren viel, aber von diesen Leuten speziell war eine sehr schöne Geschichte, und das war die Geschichte von Uthman ibn Maz'un. Uthman ibn Maz'un. Die Namen, ich weiß, dass die Namen ein bisschen schwer sind auf Deutsch, aber wenn man über Geschichte spricht, dann muss man auch Namen lernen. Das ist so einfach. Damit man weiß, mit wem man zu tun hat. Uthman ibn Maz'un war einer von Sahaba, die in Abyssinien waren, der zurückgekommen ist. Und weil er verwandt war mit Al-Walid ibn al-Mughira, dann hat er seinen Schutz genommen. Al-Walid ibn al-Mughira war ein Führer von den Führern von Mekka. Osman war dann in Sicherheit und keiner könnte ihm was Schlechtes tun. Aber Osman sieht, Uthman ibn Maz'un, nicht Uthman ibn Affan, nicht der dritte Khalif. Ein anderer ist der Uthman ibn Maz'un. Der sieht aber, was mit den Muslimen passiert. Der Prophet, der wurde boykottiert, die Muslime, die wurden schlecht behandelt und so weiter. Und er sieht das mit seinen Augen. Dann ging er zu Al-Walid Mughira. Der sagte ihm, ich lebe gut und ich lebe in Sicherheit. Aber ich sehe, was mit meinen Brüdern passiert. Die wurden gefoltert. Und das ist ein Mangel in meiner Religion, dass sie so leben und ich nicht. Deshalb, ich will deinen Schutz nicht mehr. Und ich will den Schutz von Allah wie meine Brüder. Der hat ihm gesagt, hat jemand dir was getan? Der hat gesagt, nein. Aber ich will den Schutz von Allah haben. Ich will, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich beschützen. Er hat ihm gesagt, du hast meinen Schutz genommen, öffentlich, dann gehen wir in die Moschee und du sagst das vor den Leuten, dass du meinen Schutz nicht mehr haben willst. Die gingen, der hat gesagt, der hat mich beschützt, der war treu zu mir. Osman sagt, über wer? Über Walid Mughira. Weil ein Muslim, die gerecht ist und die Wahrheit sagt. Nicht, dass er gesagt hat, nee, der war schlecht und sowas, nein. Der sagt, er war gerecht zu mir und er hat mich beschützt, aber ich will den Schutz von Allah und nicht von einem Menschen. Dann hat er ihn verlassen. Sie gingen und Uthman Maz'un saß in einer Sitzung von den Leuten von Mekka und ein Dichter hat was gesagt. Er hat gesagt, alles außer Allah ist vergänglich. Ist sterblich. Alles, was außer Allah ist. Der hat ihm gesagt, du hast recht. Dann sagte der Dichter, und jede Vergnügung oder Huld ist bestimmt auch vergänglich. Osman sagte ihm, nein, du hast falsch gesagt. Der Lohn und Vergnügung und Huld des Paradieses ist nicht vergänglich, ist ewig. Dieser Dichter hieß Labid ibn Rabi'a, stand auf, der hat gesagt, Leute von Mekka, seit wann werden die Leute oder werden die Dichter bei euch beleidigt in eurem Beisein? Dann stand eine Person und der hat Uthman auf sein Auge geschlagen, das Auge kam zum Bluten. Dann sagte Walid ibn Mughira, mein Neffen, du warst doch gut unter meinem Schutz. Schau mal jetzt, was mit dir ist. Komm zurück zu meinem Schutz. Keiner wird dir was tun. Er hat ihm gesagt, nein. Ich bin unter Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala und er ist stärker und größer als du. Das wird, sein Schutz ist stärker und größer. Und dann sagte Uthman, die andere Auge, die heil ist, die beneidet, das beneidet, das Auge, das verletzt ist. Und dann sagt er, was ist Gedicht so, sagt er, mein Auge wenn einer, der die Wahrheit nicht angenommen hat, verleugnet hat, wenn er mein Auge verletzt hat, für Allah subhanahu wa ta'ala, dann werde ich diesen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das heißt, für diese Prüfung. Und wenn ihr behauptet, dass ich irregegangen bin und dass ich falsch bin, ich lebe nach der Religion von Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. So sollten wir eigentlich sein, dass wir für unsere Religion opfern und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und dass wir Geduld zeigen. Nicht, weil ja, du willst heutzutage, dass die meisten Muslime Angst vor den Leuten haben, aber die haben keine Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Für Sünden machen sie alles, was sie wollen. Aber wenn die Leute sagen nein, dann haben sie Angst. Das ist der Unterschied zwischen diesen Leuten, damals, Sahaba radiallahu anhu, und zwischen uns heutzutage. Auch von den Leuten war Abu Salama ibn Abd al-Asad. Abu Salama ist auch seine Mutter ist die Schwester von Abu Talib. Das heißt, Abu Talib ist sein Onkel. Der kam und der hat den Schutz von Abu Talib genommen. Dann kamen die Mekkaner zu Abu Talib. Die haben gesagt, du beschützt jetzt Mohammed und du beschützt den auch. Das akzeptieren wir nicht. Hier, Abu Lahab, der Gegner des Islam. Der hat etwas bekommen und der stand auf. Der hat ihnen gesagt, ihr habt übertrieben. Entweder lässt ihr Abu Talib in Ruhe oder werde ich zu seiner Seite wechseln. Ich werde auf seiner Seite sein. Abu Lahab, der Schlimmste. Der wollte auf der Seite von Abu Talib werden. Als die Mekkaner das sahen, haben sie gesagt, okay, lass das. Okay, der kann uns ihm Schutz gewähren. Also es gab Momente, dass die Leute aus jetzt Nationalgefühl oder dieser Familienstammgefühl etwas gemacht haben. Aber allgemein, die Mekkaner waren gegen den Islam, außer die Muslime, die gefoltert wurden, waren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala natürlich uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verständnis geben von dem, was wir sagen. Dass wir müssen auch Parallelen ziehen. Als Muslim wird dein Leben nicht immer leicht sein. Denk niemals, dass dein Leben leicht ist und sowas. Wir haben vor ein paar Jahren leicht gelebt. Wir können alles sagen, was wir wollen. Wir können in Moschee beten, wie wir wollen und sowas. Aber die Lage hat sich geändert. Jetzt sind wir in einer Prüfung, weil die meisten Leute gegen uns geworden sind. Die wollen den Islam nicht. Und es gibt sozusagen eine gezielte Methode gegen den Islam, um den Islam zu vernichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Islam und die Muslime bewahren. Und egal, was diese Leute machen, die werden den Islam nicht vernichten können. Aber wir sind die Verlierer, wenn wir unsere Religion verlassen. Wir können aus diesen Geschichten, die wir von Sahaba erzählen und aus Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lernen, wie ein Muslim sein sollte. Fürchte erstmal Allah und nicht die Leute. Vertraue auf Allah und nicht auf Leute. Sei treu zu deinem Glauben, wie du treu zu Euro bist. Und an Arbeit bist, sei auch treu zu deinem Schöpfer, der dir alles gegeben hat. So sollten wir sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ذَلِكُ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. Das ist der Scheitan, der seine Anhänger Angst macht. فَلَا تَخَافُوهُ وَخَافُونِي. Hab keine Angst vor ihnen. Diesen Menschen wie ihr. Fürchtet Allah. Wir haben keine Angst vor den Menschen. Diesen Menschen wie wir, die können uns weder Leben schenken, noch sterben lassen. Das macht Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und wir wollen unsere Religion richtig praktizieren und wir wollen weiter sozusagen den Islam ehren, indem wir den richtigen Islam praktizieren im Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das nächste Mal, inshallah, reden wir über Qissat al-Gharaniq. Al-Gharaniq, das ist eine Geschichte, die wir, inshallah, das nächste Mal erklären. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Gadan ma fi darsu ba'd ghad yumkin. Morgen gibt es keinen Unterricht, vielleicht übermorgen ja. Morgen haben wir in Nordhausen Seminar. عندنا غدا في نوردهاوزن سيمينار هو عادة كان عادة هنا ولكن إن شاء الله في فزوخن أخ سيمينار sozusagen بارك الله فيكم zu senden hier per Paltok damit die Brüder und Schwestern im Internet das mitmachen können vom Seminar. Morgen ist auch ein Vortrag über Islam für die Nicht-Muslime geplant, aber nicht hier in Nordhausen, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Dann kommen wir zu Ende heute. Ich habe keine Zeit gelassen für Fragen, weil ich merke jetzt, dass wir über die Zeit ein paar Minuten sind. Damit wir beten, inshallah. Aber inshallah, ab Montag werden wir das so machen, dass wir eine Viertelstunde am Ende lassen für die Fragen zum Thema. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Es kann sein, dass ich für die Brüder und Schwestern im Internet, es kann sein, dass ich so in 20 Minuten wieder reinkomme oder 30 Minuten wieder reinkomme, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.